Es wird jetzt... Jahre Fundsachen 1492. Eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln von Peter Michel-Ladiges. 5. Kapitel, das irdische Paradies oder Odysseus Todesfahrt zum Orinoco. Das irdische Paradies. East of Eden. Das irdische Paradies am äußersten Ostpunkt der irdischen Welt. Weiter östlich ist nichts mehr. Und lagerte im Morgen vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des Schwertes, des Kreisenden, zu wahrenden Weg zum Baume des Lebens. Genesis 3,24. Auf den christlichen Weltdarstellungen, den Mappe Mundi, erscheint das irdische Paradies als eine Neuerung im 13. Jahrhundert. Meist mit den von ihm ausgehenden 4 großen Strömen der Erde. Dante verlegt ins Jubeljahr 1300 eine genaue Beschreibung des Paradieses und seiner Lage auf der kugelförmigen Erde. Der erste Teil der Divina Commedia, die Hölle, schildert den Abstieg des Dichters unter Führung seines Vorbilds Vergil von der Erdoberfläche hinab in immer tiefere Kreise der Hölle. Der tiefste Ort der Hölle ist der Erdmittelpunkt, Übergang zur anderen Hemisphäre, wo die Dinge sich umkehren, wo Abend war, nun Morgen ist. Die beiden Wanderer steigen zum Gegenpol auf. Dem Gegenpol von Jerusalem. Wo der Läuterungsberg sich erhebt und auf seiner Spitze das irdische Paradies. Dieser Berg hat es schon im 28. Gesang der Hölle seine Rolle gespielt. In einer ganz unhomerischen Geschichte von einer Todesfahrt des Odysseus. Ulysses, der Gründer des alten Olisipo, der Stadt Lissabon. Der Text der beiden Epen Homers war zu Dantes Zeit in Europa nicht bekannt. Er kam erst 1488 in Florenz zum ersten Mal im Druck heraus. Bis dahin kannte das christliche Abendland Ilias und Odyssee nur aus zweiter Hand. Dante lässt Ulysses eine eigene Geschichte erzählen. Unbekümmert um das Schicksal der Seinen zu Hause und einzig erfüllt von dem Drang, die ganze Welt zu kennen, sei er mit seinen Genossen an den Säulen des Herkules vorbei nach Westen aufs Meer hinausgefahren. Schon ließen wir Sevilla rechter Hand. Und links Ceutas Küstenlagen und mit dem Heck gen Ost zum tollen Fluge beflügelte die Ruder unser Mut, nach Backbord immer steuernd mit dem Buge. Sie nehmen erst westlichen, dann immer mehr südlichen Kurs, sehen, wie unser Polstern langsam in den Fluten versinkt und ein anderer Sternenhimmel über ihnen aufgeht, sind schließlich schon 5 Mondperioden unterwegs. Da taucht im fahlen Dunst der Ferne auf ein Bergeshaupt. Noch keines sah ich ragen in solcher Höhe zum Himmel schier hinauf. Wir jauchzten. Rasch verkehrte sich's in Klagen. Vom neuen Lande kam ein Wehen und Wallen und hat des Schiffes Schnabel hart geschlagen. 3-mal im Wirbel mit den Wassern allen kreist's um sich selbst. Dann stieg das Heck, der Bug taucht in die Flut, wie's droben dem gefallen, bis über uns das Meer zusammenschlug. Ulysses und seine Leute sehen am Horizont einen unglaublich hohen Berg auftauchen. Zuerst das Bergeshaupt, wie es auf See ist, was Dante sehr wohl weiß. Der aus der Erfahrung der Seefahrer gewonnene Beweis für die Kugelform der Erde. Die Griechen lassen sich nur von der bloß physischen Höhe des Berges beeindrucken, aber erkennen nicht, um welchen Berg es sich in Wirklichkeit handelt, nämlich den Läuterungsberg, auf dem sich das irdische Paradies erhebt. Die anfängliche Begeisterung verwandelt sich dann auch schnell in Schrecken, als von dem unbekannten Land her eine gewaltige Flutwelle auf sie zukommt, über sie hereinstürzt und sie und ihr Schiff für immer verschlingt. Diese mächtigen Wassermassen am Fuß des Berges mit dem irdischen Paradies können nur der Quelle entstammen, aus der die 4 größten Ströme der Erde entspringen. Die geografische Lage des Ortes ist bei Dante der Gegenpol von Jerusalem, dem Zentrum des bekannten Erdkreises. Also das Zentrum der Hemisphäre der Antipoden. Nach herrschender Lehre war das irdische Paradies im äußersten Osten zu suchen. Denn Dantes griechische Seefahrer auf dem Weg nach Westen und Süden erreichen. Wie 200 Jahre später Cristobal Colón auf seiner 3. Reise. Die Mappe Mundi des 14. und 15. Jahrhunderts ergänzten ihre Darstellungen der christlichen Weltordnung im Westen durch neue Erkenntnisse aus der Kartografie der Seefahrt, im Osten aus den Berichten reisender Mönche, Kaufleute, Gesandtschaften. Ende des 13. Jahrhunderts finden sich die ersten Zeugnisse für einen bisher unbekannten, selbstständigen Typus von Seekarten im Mittelmeergebiet. Sie gehören ergänzend zu Portulani, Hafenführer, genannten nautischen Handbüchern mit der Aufzählung von Informationen über Entfernungen, Wind- und Seeverhältnisse, Küstenbedingungen und so weiter. Den Portulan-Karten liegt ein Netz sich überkreuzender Kompassrosen zugrunde, auf die, bezogen nach Windrichtung und Entfernungen, die Küstenlinien der Länder und Inseln eingezeichnet sind. Portulan-Karten sollen nicht exakte geografische Verhältnisse wiedergeben. Sie dienen dazu, mit Hilfe des Kompass und aufgrund von Berechnungen, Schätzungen der jeweils zurückgelegten Strecken, den Kurs eines Schiffes zu bestimmen und einzuhalten. Doch sie kamen den tatsächlichen Verhältnissen sehr viel näher als alles, was es sonst an kartografischen Darstellungen gab. mit den über die Meere vordringenden Seefahrern der italienischen Städte und der Atlantikküste wurden immer mehr unbekannte Gebiete nach der Methode der Portulankarten erfasst und dargestellt. Die zweite Quelle der neueren Mappe Mundi waren die Berichte Reisender über die Länder und Städte des Fernen Ostens. Da erscheint Marco Polos Provinz Cathay in Nordchina in den Umkreis des irdischen Paradieses gerückt. Das irdische Paradies wird zu konkreten, identifizierbaren geografischen Gegebenheiten in Beziehung gesetzt. Im 15. Jahrhundert kommt für die Mappe Mundi eine dritte Quelle von Informationen hinzu, die Geografie des Ptolemäus und die nach seinen Angaben angefertigte Weltkarte mit ihrer charakteristischen Darstellung des äußersten Ostens. Mit Chersonese Aurea, Sinus Magnus und Kattigara an der Westküste eines Landes etwas südlich vom Äquator. So unterschiedlich geartete Elemente. Christliche Weltordnung mit dem Zentrum Jerusalem und dem irdischen Paradies im Osten, ptolemäische Beschreibung des ihm bekannten Erdkreises und für die praktische Seefahrt gemachte Karten nach Portulanart. Zu einem neuen Kartenbild zu verarbeiten, war eines der Ziele einer Wissenschaftsschule unter Leitung des Mathematikers und Astronomen Johannes von Gmunden an der Universität Wien und des Abts Georg Müstinger von Klosterneuburg. Von den frühen 20er Jahren bis in die 40er des 15. Jahrhunderts entstand in Wien und Klosterneuburg ein umfangreiches Werk mathematischer und astronomischer Arbeiten. Darunter auch der praktische Beitrag zu einer neuen Kartografie. Von den angefertigten Karten ist keine erhalten geblieben. Erhalten geblieben ist die derselben Tradition verpflichtete Weltkarte von Andreas Walsperger. Einem Benediktiner aus Salzburg. Die er 1448 in Konstanz machte. Walsbergers Karte hat nach Art der Araber den Süden oben, nicht den Osten, wie üblicherweise die Mappe Mundi. Aber im Osten das irdische Paradies mit seinen vier großen Strömen. In der topologischen Anordnung liegt das irdische Paradies in der Mitte einer sehr großen nordsüdlich sich erstreckenden Landzunge, die im Osten von Kattaya nur über eine schmale Landverbindung zu erreichen ist. Es liegt auf einem Vorgebirge an der Ostküste der Landzunge, deren Westküste Aurea Chersonese gegenüber am Signus Magnus sich findet und die nach Süden zu in einer Spitze endet, dem Land der Giganten. Andreas Walsperger gibt an, er habe seiner Karte die Längen- und Breitenangaben in der ptolemäischen Geografie zugrunde gelegt und ebenso eine nautische Seekarte zu Hilfe genommen. Viel davon erkennbar ist auf der runden Erdkarte Walsbergers nicht. Aber die topologischen Beziehungen sind eindeutig. Land, das zum einen im Osten von Cathay jenseits einer schmalen Landverbindung liegt, zum anderen auf diesem Land an der Ostküste etwas nördlich der Westküste, wo Kattigara sich befinden müsste. Das irdische Paradies also an der Ostküste Südamerikas, etwas nördlich des Äquators. Colons Ziel auf der dritten Reise. Am 11. Juni 1496 ist er von seiner zweiten Reise zurück in Cadiz. Der Großadmiral des Ozeanischen Meeres und Vizekönig und Gouverneur der Inseln und Länder im Westen tritt nicht mehr in Samt und Seide auf. Er erscheint im Habit der Brüder des heiligen Franziskus von der strengen Observanz. Braune, derbe Kutte und Knotenstrick. Und einen Bart hat er sich wachsen lassen. Einen bunten Schwarm von Papageien und Indianern um sich. Nur noch einen, den aber vom Feinsten. Der Bruder des Kaziken Kaonabo begleitet ihn und legt vor jedem Auftritt in der Öffentlichkeit eine schwere Goldkette von 600 Gold Castellanos Gewicht an. Außer den üblichen Paraphernalia. Alles, was er schon das erste Mal in Barcelona dem Publikum vorgeführt hat. Pflanzen, Früchte, Steine und so weiter. Nur ausgesuchter jetzt. Weniger ist manchmal mehr. Aber auf die Papageien hat er doch nicht verzichtet. Der Hof ist in Burgos. Aber König Fernando ist in Perpignan, wegen seines Krieges mit dem König von Frankreich, der wieder einmal in Italien eingefallen war, um sich Neapel zu nehmen. Königin Isabel war im Baskenland und brachte Tochter Juana zur Heirat mit Erzherzog Philipp von Österreich, Sohn von Kaiser Maximilian, in Flandern auf den Weg. Don Cristobal, auch in der demütigen Franziskanerkunde, sorgt für seine Propaganda. Taschenbuchausgaben seines Briefes von der ersten Reise und Ähnliches. Doch schon bald nach seiner Ankunft muss der Admiral des Ozeanischen Meeres seinen kosmografischen Vorstellungen eine schulmeisterliche Abfuhr erteilen lassen. Andrés Bernal, Priester von Los Palacios in der Nähe von Sevilla, ein Freund Colons und Freund des Colon-Freundes Diego de Deza, empfängt den Heimgekehrten zusammen mit dem Bruder Caonabos und Juan de Fonseca, dem königlichen Verwalter des Indiengeschäfts, daheim in Sevilla und nicht mehr ganz so auf freundschaftlichem Fuß mit dem Admiral wie bei der Ausfahrt zur zweiten Reise, gastfreundschaftlich in seinem Haus, um zu hören, was der Admiral zu berichten hat. Unweigerlich landet das Gespräch bei den Längen und Breiten der von ihm erreichten Gegenden. Nach einer Längenbestimmung durch eine Mondfinsternis will er bis auf 2 Stunden an den äußersten Osten der Aurea Chersonese herangekommen sein. Wenn er sich da noch recht an seine Lektüre von Juan de Mandevilla erinnern würde, korrigiert der Priester Andrés Bernal, hätten Don Cristobal bis nach Cathay noch 1200 Leguas fehlen müssen. Der Admiral habe Cathay doch wohl am falschen Platz gesucht. Peinlich. Colón nimmt sich vor, Kosmographie zu studieren. Man macht sich gelegentlich sehr falsche Vorstellungen von der literarischen Bildung des großen Entdeckers und seiner Kollegen. Auch Andrés Bernal spricht von Juan de Mandevilla. Nicht gerade der besten Quelle für einwandfreie Informationen. Und nicht etwa von Marco Polos Beschreibung der Welt. Die Verbreitung des Buches war seltener, als wir annehmen. Alle redeten davon und beriefen sich darauf, aber kaum einer hatte es wirklich gelesen. Das ist bei Freud und Marx auch nicht anders. In der exquisiten Bibliothek des Herzogs von Medina Sidonia, einem der Förderer von Colón, fehlte es ebenso wie in der umfangreichen Büchersammlung von Königin Isabel. Von Fernando ganz zu schweigen. Der interessierte sich vor allem für die Falken des Gran Can, die der Admiral auf einer Insel glaubte, ausgemacht zu haben. Im Frühjahr 97 trifft Don Cristobal die Könige, noch vor dem Studium gelehrter kosmografischer Werke, in Burgos, wo sie auf die Rückkehr der Flotte aus Flandern mit Margarete von Österreich warten, die im Gegenzug den Kronprinzen Don Juan heiraten soll. Zu dessen Pagen Don Diego und Don Hernando Colón gehören. Ein paar Jahre später erinnert der Admiral die Könige in einem Brief daran, wie er ihnen damals in Burgos nach den herrschenden meteorologischen und navigatorischen Bedingungen den genauen Ankunftstag der Braut aus Flandern vorhergesagt hat. Das scheint auf die Majestäten einen ziemlichen Eindruck gemacht zu haben. Die Flotte war in einen heftigen Sturm geraten, den alle nicht zu überleben glaubten. Und da die österreichische Margarete eine kluge und witzige Frau war, verfasste sie bei dieser Gelegenheit 3 Zeilen für ihren Grabstein. Hier ruht die hübsche Dame Margarete. Zweimal verheiratet, starb sie als unberührte Jungfrau. Sie starb nicht, sondern traf, wie von Colón seemännisch errechnet, in Laredo ein. Am 3. April ist die Hochzeit und vom 23. datieren die ersten königlichen Erlasse, durch die dem Admiral seine gesamten früheren Rechte und Privilegien erneut bestätigt werden, er die Erlaubnis zur formalen Festlegung der Erbfolgeregeln erhält und die Zustimmung zum Unternehmen einer dritten Fahrt in den Westen des Ozeanischen Meers. Im Mai, Juni, Juli gehen die Verhandlungen und schriftlichen Abmachungen in Medina del Campo weiter. Don Cristobal gelingt es auf der ganzen Linie, die Könige von sich und seinem Unternehmen zu überzeugen. Neues hat er bei Licht besehen eigentlich nicht anzubieten. Man kennt das alles schon vom letzten Mal. Gewürze, die keine rechten sind, Schätze, die sich nicht greifen lassen. Abgesehen von ein bisschen Baumwolle und Rotholz, die wirklich nicht zu Buche schlugen. Und die Quelle des Goldes floss nur tropfenweise. Von den 600.000 Goldpesos, die der Vizekönig auf Espanola durch die Einführung von Tributzahlungen der Inselbewohner einzunehmen versprochen hatte, waren bei den 3 Abgaben in dem Jahr zwischen März 95 und 96 nur ganze 200 hereingekommen. Diego und Hernando mussten sich am Hof als die Söhne des Admirals der Moskitos verspotten lassen. Da konnte Don Cristobal jetzt seinen einen großen Trumpf ausspielen. Er hatte eine taufrische, bedeutungsvolle Überraschung mitgebracht. Kurz vor seiner Abfahrt von Espanola hatten sie in der Provinz Cibao die Goldminen Salomos wiedergefunden. Ähnliches hatten die Majestäten von ihrem Admiral und Vizekönig schon mehrfach zu hören bekommen. Aber diesmal gibt es Handgreifliches an Beweisen. Handgreifliches? Alte Stollen und Bergwerksanlagen sind aufgefunden worden, die nicht von den Bewohnern der Insel stammen. Erzählt Colón. Handgreiflich mitgebracht von dort hat er zum Beweis einen großen Klumpen Gold von 20 Unzen. Den überreicht er als Präsent seiner Herrin, Königin Isabel. Die gibt ihrem Admiral dann hinterher das Geschenk zum Dank gnädigst zurück. Der wiederum nutzt die Gelegenheit zu einer eleganten Geste. Kurz vor dem Aufbruch zur dritten Reise beauftragt er seinen Sohn Diego, nach dem Tod des Kronprinzen Juan, wenige Monate nach dessen Heirat mit Margarete durch Erschöpfung, waren Diego und Hernando Pagen der Königin geworden. Dieser ihr huldreiches Geschenk zurück in ihre Hände zu legen. Am besten machst du das, schreibt der Admiral an seinen heißgeliebten Sohn, wenn sie mit ihrem Essen zu Ende ist und angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesem ihrem Geschenk um ein Zeichen für die Wundertaten des Herrn handele, könne er nicht anders, als es ihr zu überlassen. Die Art von Zauber machte Don Cristobal aus gerade 20 Unzen, die bei Licht besehen im Ganzen auch nicht zu Buche schlugen. Aber sogar um die fiskalische Seite der Angelegenheit hatte er sich gekümmert und der Schatzmeister war über den Vorgang informiert. Außer dieser Geschichte von den Goldminen Salomos hatte Don Cristobal bei den Verhandlungen mit den Königen im ersten Halbjahr 97 noch einen starken Trumpf in der Hand. Buchstäblich. Den handschriftlichen Bericht des Hieronymitenmönchs Fray Ramón Panet. Der Orden war eine Gründung der Tertiarier, Laienbrüderschaft des heiligen Franziskus, deren Kleid Colón jetzt trug. Fray Ramón Panet beschreibt die Sitten und religiösen Bräuche der Bewohner von Espanola. Es ist die erste ethnografische Darstellung einer altamerikanischen Kultur. In gegebenem Zusammenhang bescheinigt der Autor seinem Admiral, dass allein ihm es zu verdanken sei, wenn die Eingeborenen bei der Befriedung der Insel durch den Empfang der Taufe zu Christen gemacht wurden. Alle, schreibt er, die am Leben blieben und heute noch leben, sind Christen durch das Werk des Vizekönigs und Gouverneurs der indischen Länder Don Cristobal Colón. Dem konnten die katholischen Könige sich wirklich nicht verschließen. Damit machte Colón sich andererseits einen Strich durch die eigene Rechnung. Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, schreibt er einige Zeit später an die Könige, könnten von dort alle Sklaven geliefert werden, die sich überhaupt verkaufen ließen. Nach meinen Informationen könnte man mit Sicherheit 4.000 loswerden. Und das entspricht wenigstens 20 Millionen Maravedis. Tja, wenn es sich um Ungläubige und Feinde Gottes gehandelt hätte, um Gefangene aus einem gerechten Krieg, dann wäre gar nichts von Seiten der Könige dagegen einzuwenden gewesen. Aber jetzt, ihre eigenen christlichen Untertanen, damit konnten Könige schon als Könige nicht einverstanden sein. So fiel Colons schöner Finanzierungsvorschlag ins Wasser. Und als verkäufliche Arbeitskraft kamen in Zukunft nur noch Rebellen oder selbstverständlich die bösen menschenfresserischen Kariben in Frage. Es wurde von den Königen dafür gesorgt, den Handel mit menschlicher Arbeitskraft in ordentliche juristische Bahnen zu leiten. Der letzte Gnadenakt der Könige gegenüber ihrem Admiral und Vizekönig? Die offizielle Einsetzung seines Bruders Bartolomé als Adelantado der Insel Española. Die jener schon anderthalb Jahre früher etwas voreilig auf die eigene Kappe genommen hatte. Stammt vom 22. Juli 97 in Medina del Campo. Um diesen Erlass hatte er wohl am längsten zu kämpfen gehabt. Genau 14 Tage vorher. Am Samstag, dem 8. Juli in Lissabon. War Vasco da Gama nach einer fast 10-jährigen Pause bei den portugiesischen Unternehmungen endlich mit einer Flotte gut gerüsteter Schiffe von Restelo an den Ufern des Tajo zu der ersten Fahrt um die Südspitze Afrikas herum nach den Handelshäfen an der Westküste Indiens aufgebrochen. Und möge Gott unser Herr es fügen, dass wir in seinem Dienste etwas vollbringen. Amen. Anders als bei Colon handelte es sich um eine von langer Hand und bis ins letzte Detail geplante Unternehmung. Die Krönung aller Mühen seit der von Dom Enrique begonnenen Arbeit. 87 hatte Dom João zugleich mit Bartolomeo Dias Erkundung der Südspitze Afrikas, Pero de Covian und Afonso de Paiva in geheimer Mission zur Sammlung von Erkenntnissen über die Handelshäfen Indiens und die Ostküste Afrikas geschickt, um das Terrain zu sondieren. Warenaufkommen, Sortiment, Verkaufsstrategien, Preisindexe, Zollbedingungen, Pilotendienste und so weiter. Vasco da Gama fährt nicht in die unbekannte Hemisphäre des westlichen ozeanischen Meeres, sondern in Gegenden im Osten, von denen man sich ein einigermaßen zuverlässiges Bild machen konnte. Ab Sommer 97 fängt der Admiral wie ein Schüler an zu pauken. Er nimmt sich in erster Linie zwei Werke in der Art von Reader's Digest vor. Imago Mundi von Pierre Dailly und die Historia Rerum von Enea Silvio Piccolomini. Außerdem vielleicht die Naturgeschichte von Plinius und selbstverständlich das Buch von Marco Polo. Im Spätjahr 97 bekommt Colon einen Brief von seinem Mann in Bristol, dem englischen Kaufmann und Schiffseigner John Day, der mit einem kastilischen Kompagnon eine Niederlassung in San Luca de Barrameda unterhielt. Den großmütigen und heldenhaften Herrn Großadmiral. Es zeigt sehr schön, wie weit die Beziehungen des Genuesen international reichten. Das Buch Inventio Fortunata habe ich leider nicht finden können, was mir über die Maßen missfällt, da ich doch den dringenden Wunsch habe, Ihnen zu Diensten zu sein. Aller Achtung! Das Buch von Marco Polo und das Exemplar der Karte von dem Land, das gefunden wurde, habe ich schon abgeschickt. Wenige Wochen nach der Rückkehr von John Cabot, von seiner ersten Fahrt in den Norden des amerikanischen Erdteils, erhält der Admiral pünktlich von einem seiner Leute vor Ort einen detaillierten Bericht über die Expedition der englischen Krone. Und Ihre Hochwohlgeboren möge wissen, dass die Irland am nächsten liegende Landspitze 1800 englische Seemeilen im Westen von Kap Dörsele in Irland war und der untere Teil der Insel der Sieben Städte im Westen des Flusses von Bordeaux. Die Insel der Sieben Städte, das ist auch so eine sogenannte legendäre Einbildung, mit deren Hilfe aber offenbar Seefahrtskundige sich untereinander über die tatsächlichen praktischen Verhältnisse recht gut verständigen konnten. Und Ihre Hochwohlgeboren möge wissen, dass er nicht an Land gegangen ist, außer einem einzigen Mal am Festland in der Nähe der Stelle, wo Sie es zuerst sichteten. Das war wohl das Wichtigste, die Landnahme mit aufgerichtetem Kruzifix und einer Fahne des Heiligen Vaters und den Wappen des Königs von England. Und dann geht es weiter in der Reihenfolge große Bäume, für Schiffsmasten Hinweise auf ansässige Bevölkerung, Stockfisch, Termine, Dauer und Kurs der Fahrt. Der König habe ihm 20 Pfund Sterling pro anno zum Geschenk gemacht. Für das Auffinden der neuen Insel, the New Isle. Im Meer gefundenes Land hieß eben immer erst einmal Insel. Und im nächsten Jahr will der König 10 bis 12 Schiffe ausschicken, die Gegenden weiter zu erkunden. Der Admiral war ganz schön auf dem Laufenden darüber, was sich bei seinen Kollegen im Ausland so tat. Und er erarbeitete sich die Grundlagen kosmografischen Fachwissens aus Blütenlesen anerkannter Autoritäten. Auf sie beruft er sich extensiv zum ersten Mal in seinem Bericht von der dritten Reise. Plinius schreibt, der Meister der Historia Scholastica sagt, Nicolas de Lyra stimmt damit überein, Aristoteles erklärt und das bestätigt Averroes und der Kardinal Pierre d'Ailly stimmt damit überein und bekräftigt so diese Aussage wie die von Seneca und führt an, dass Aristoteles erklärt und zitiert als Gewährsmann Ptolemäus und seine Nachfolger und ebenso Esdras, den der heilige Augustin bestätigt und der heilige Ambrosius in seinem Hexameron. Das stimmt nicht. Die Stelle steht in seinem De Bono Mortis. So in der Art, wie der Spiegel. Das stammt alles aus zwei Quellen, Pierre d'Ailly's Imago Mundi und Aeneas Piccolomini's Historia Rerum. Aus dem wurde später immerhin der zweite Papst Pius. Und diese Quellen zitieren auch nicht immer nach dem Original. D'Ailly nimmt Aristoteles aus Roger Bacon's Opus Magnus. Da kommt schon einiges zusammen an Autorität. Thema Nummer eins aber ist dabei für Don Cristobal Colón das irdische Paradies. Durchlauchtigste und allerhöchste und allermächtigste Fürsten, König und Königin, unsere Herren. Die heilige Dreifaltigkeit bewegte eure Hoheiten zu diesem Indienunternehmen und durch ihre unendliche Güte machte sie mich zu ihrem Botschafter in dieser Sache. Der Admiral hat wirklich den richtigen Ton.